Blühen tausend Sterne und mein Herz freut sich darauf, denn ich liebe den schimmernden Glanz der Nacht. Wenn abends in der Weltstadt tausend Lichtreklamen glühen und wenn in allen Bars für uns die Lichtfontänen sprühen, naht die Stunde für mich, die mich glücklich macht. Schon am Tag hat sich mein Herz gesehnt, dass wir die Nacht heut das Leben verschönt. Komm, Zauber der Nacht, hülle uns ein, dass niemand uns sieht. Komm, Zauber der Nacht, keiner soll sehen, was jetzt geschieht, denn die Welt braucht nicht zu wissen von des Liebsten heißen Müssen, von der Blut, die der die Liebe selig und macht. Komm, Zauber der Nacht, uns ein im zärtlichen Traum. Komm, Zauber der Nacht, fülle mit süßem feigen den Raum. Zelt des Mondes silberne Licht, rauchen Pfeifer liebten ich. Darum komm herauf, Zauber der Oh.